Euch, dann wird er auch euch helfen und eure Schritte festigen. Das sind Surat Muhammad, die Ayah 7, die Sura 22, Al-Hajj 30 ist die erste Ayah und die andere ist die Sura 47, die Ayah 7. Das geht darum, in diesem Kapitel, damit wir verstehen, um was geht es hier, weil wenn man das Wort Ghadab aufregen hört, dann hat das immer negative Bedeutung. Ein Mann kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er sagte ihm: O Gesandter Allahs, gib mir einen guten Ratschlag. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm: Reg dich nicht auf. Reg dich nicht auf. Und hier sagt man regt sich auf, wenn etwas passiert, was gegen die Religion ist. Ja, wie können wir diese Verbindung jetzt herstellen? Die Verbindung ist so, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam regt dich nicht auf gemeint hat. Das bedeutet, du darfst nicht etwas tun, weil du aufgeregt bist, dass du deine Religion verlässt. Oder dass du schlecht zu den anderen wirst und durch dein Aufregen. Weil wenn man aufgeregt ist, wird man nicht klar denken. Und wird man auch nicht bestätigen können, oder wird man nicht genau wissen, was man tut. Wenn man im Aufregenzustand ist. Aufregenzustand. Aber wenn man im klaren Zustand ist, oder im normalen Zustand ist, da kann man besser denken. Und da kann man besser auch praktizieren. Oder kann besser auch entscheiden. Deshalb hat er ihm gesagt, leg dich nicht auf. Aber, wenn man sieht, dass die Religion missbraucht wird, oder dass jemand etwas Schlechtes macht, oder Sünden begeht, natürlich regt man sich auf. Aber im Rahmen, dass man keine Sünden begeht, und dass man nichts Schlechtes tut. Und das ist sehr wichtig, bitte zu verstehen. Das heißt, solange du dann die Religion oder die Urteile der Religion nicht mehr praktizierst, solange du von diesem Rahmen raus bist, dann ist diese Aufregung oder Unwille nicht mehr positiv, sondern negativ. Und dann hast du Sünde. Auch wenn das in normalen Fällen ist. Warum regt man sich auf oder warum hat man diesen Unwille? Warum mag das nicht? Ja, es kann sein, dass jemand dir etwas Schlechtes tut, dann bist du damit unzufrieden. Da regst du dich auf. Und wenn du dich aufregst, dann kann es heißen, dass du etwas Schlechtes machst. Und das ist falsch. Auf der anderen Seite, man regt sich auf für die Religion Allah subhanahu wa ta'ala, weil jemand diese Religion missbraucht oder weil jemand Sünden begeht und Schlechtes macht. Dann hier, das ist positiv. Und deshalb kommen diese zwei Ayat, einmal von Surat Al-Hajj und einmal von Surat Muhammad. Und zwar, wenn du das erst, was Allah subhanahu wa ta'ala uns von Ritualen gegeben hat, dann ist das besser für dich und richtiger für dich bei Allah subhanahu wa ta'ala. Was bedeutet das? Das wird, wenn du deine Religion richtig praktizierst und wenn du dich an die Regeln der Religion hältst und wenn du das tust, indem du in deinem Leben zeigst, dass du wirklich die Religion Allah subhanahu wa ta'ala ehrst, dann hast du Taqwa und Gottesfurcht. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, auch in Surat Al-Hajj, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Das wird ein Beweis, dass dein Herz Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, ist, dass du die Religion Allah subhanahu wa ta'ala erst und dass du die Rituale der Religion richtig praktizierst. Das heißt, dein Verhalten zu den anderen, wie verhältst du dich? Bist du einer, der Respekt zeigt vor den Älteren, einer, der mit seinen Brüdern gutes Verhalten hat? Oder bist du eine Person, die überhaupt keinen Wert oder keinen Acht gibt in diesem Zusammenhang? Ja, das ist so. Ich bin so. Deshalb, zu diesem Thema gehört alles, was wir in der Religion haben. Wie bist du im Gebet? Wie verhältst du dich in der Moschee? Wie verhältst du dich mit dem Koran? Wie verhältst du dich mit Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt in deinem Leben? Das sind Themen, die wichtig sind, damit man weiß, ob man wirklich das ehrt, was Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat oder nicht. Und wenn man dann diese Rituale der Religion verletzt, bist du zufrieden damit? Und hast du keine Emotionen? Oder doch bist du unzufrieden damit? Und du regst dich auf, du hast diese Unwille, dass jemand die Religion Allah subhanahu wa ta'ala missbraucht oder Sünde begeht. Ja, aber wie reagierst du darauf? Im Rahmen der Religion. Und deshalb kommt die nächste Ayah. Wenn ihr Allah subhanahu wa ta'ala helft, dann wird er euch helfen. Allah braucht keine Hilfe von uns subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala braucht keine Hilfe von uns. Er braucht das nicht. Subhanahu. Wir brauchen seine Hilfe. Aber das heißt, wer die Religion Allah subhanahu wa ta'ala praktiziert und wer diese Religion schätzt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala den Sieg geben. Und dem wird Allah subhanahu wa ta'ala helfen. Aber derjenige, der das nicht macht, dann wird er keine Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Das heißt, welche Person bist du? Das ist die Frage, die wichtig ist hier. Welche Person bist du und was tust du für die Religion Allahs subhanahu wa ta'ala? Derjenige, der sagt, ich möchte, dass die Religion praktiziert wird, ich möchte, dass die Leute keine Sünden begehen, ich möchte, dass wir besser werden, dann sollte er mit sich selber anfangen, indem er die Religion Allah subhanahu wa ta'ala schützt, indem er die Religion Allah subhanahu wa ta'ala lernt und indem er die Religion Allah subhanahu wa ta'ala praktiziert. Und so hast du etwas beigetragen, dass die Lage der Muslime und die Lage der Umma besser wird und dass wir den Sieg von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Aber wenn du nicht tust, oder du machst Sünden und du machst schlecht, dann hast du nicht erreicht. Deshalb bitte aufpassen nochmal, welche Bedeutung hier gemeint wird. Das wird gemeint, wird hier ein Muslim, der Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, ist derjenige, der Positives beiträgt für den Islam und ist derjenige, der sich an die Regeln des Islam hält und derjenige, der damit unzufrieden ist, wenn die Religion Allah subhanahu wa ta'ala missbraucht wird oder verletzt wird. An Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Badri رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذي الحاجة. أن يطيل الإنسان في صلاة الصبح هذه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاة الصبح، صلوات ربي وسلامه عليه. طيب لماذا غضب إذن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم؟ الرجل ما قال للناس لا تصلوا، وما فعل شيئا أصلا، ما فعل شيئا أصلا مخالفا للشرع، ولكن هذا الرجل ترك الصلاة من أجل إطالته، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. التنفير هنا لم يكن، انتبه، لم يكن التنفير في فعل حرام أو بخلق سيء، وإنما التنفير كان بالمبالغة في مسألة، الإفراط في مسألة لأنه غال فيها، بحيث أنه أطال إطالة كثيرة جعلت هذا الرجل ما يصلي. قد يقول الإنسان طيب أنت ما تصلي لفلان، أنت تصلي لله، طبيعي، ولكن يجب أن تفهم المسائل الشرعية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يداري في الأمور الشرعية، فكان أحيانا يترك بعض المسائل من أجل خوف الفتنة والضرر. وأكبر مثال على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هدم الكعبة وأقامها على أصولها، ولو أن البناء الموجود اليوم، إلى اليوم بناء الكعبة ليس هو البناء الأصلي، لذلك قال لعائشة لولا أن أهلك حديث عاد بكفر لهدمت الكعبة ولقمتها على أصولها وجعلت لها بابين، بابا من المشرق وبابا من المغرب، بابا يدخل منه الناس ويخرج منه الناس، ولكن ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في قصة عبد الله بن أبي بن سلول قال أتريدون أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، في قصة معاذ أفتان أنت يا معاذ. وهنا في هذه المسألة أنا رجلا ترك الصلاة، صلاة الصبح، وفيها أجر كبير، لأن الإنسان، لأن الإمام كان يطيل إطالة كبيرة. كذلك يا أخو بارك الله فيكم، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من فعل هذا الإمام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس وغضب في الموعظة غضبا شديدا صلوات ربي وسلامه عليه. ولو، انتبه هنا، هل عصى هذا الإمام أو هل فعل شيئا فيه إثم؟ الأصل لا، هو أطال فقط في الصلاة، ولكن هذه الإطالة زادت عن كونها إطالة في إطار الشرع، إنما بالغ فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لذلك، فقال فأيكم أما الناس، انتبه، فأيكم أما الناس، وفيه أن الإمامة ليست لفرد معين أو لأي مسلم يستطيع من الناس، من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، ولكن طالما في إمام فهو الذي يؤم الناس. فأيكم أما الناس فليوجز، أو أما لناس فليوجز. ما معنى فليوجز؟ أنه ينظر إلى حالهم وعلى حسب ما جاءت به السنة يعمل. طيب على حسب السنة، على حسب السنة في إطالة في صلاة الصبح، ولكن هل دائما؟ لا، ليس دائما. مثلا يا أخوة انتبهوا، صلاة سنة الصبح، يعني السنة، سنة الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز فيها، حتى عائشة أن رضوان الله عليها قالت فما أدري أقرأ الفاتحة أم لا. فالسنة في سنة الفجر أنها تكون سريعة وما تكون، ما يطيل فيها الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز في ركعتي الفجر السنة. أما في ركعتي الصبح أو فرض الصبح أو فرض الفجر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل أصلا، ولكن هذه الإطالة كانت في إطار أن الناس ما يعني يكرهون هذا الأمر. فلو إنسان أطال إطالة تجعل الآخرين يكرهون ذلك فلا يفعل، لقوله فليخفف أو فليوجز. فليوجز، فإن من ورائه من؟ الصغير والكبير وذا الحاجة. أنت قد تستطيع تطيل، كما تحب. ولكن وراءك أناس ما يستطيعوا أن يفعلوا ذلك. فلذلك لا يجوز الإمام أن يثقل على الناس. ولكن ما معنى الإثقال هنا؟ ما معنى الإثقال؟ هل معنى الإثقال مثلا لو صلى الإمام فرضا، لو صلى من جزء أم من الجزء الأخير، هل في إثقال؟ لا، ما في إثقال. ولكن في بعض المناطق نعم في إثقال، لأن الناس ما تعودت على مثل هذا الأمر. فذلك ينتبه الإمام، يراعي المصلحة العامة، ولا يقول لا هذه السنة خلاص. مثل بعض الأئمة يأتي في ليلة 27 من رمضان ويصلي 3-4 أجزاء من القرآن بحجة أنه اليوم قد تكون ليلة القدر، فذاك نحن نطيل. طب والناس تترك، والناس تمل، والناس ما اعتادت. حتى في زمن عمر رضي الله عليه لما كانوا يصلوا التراويح، في أول أمر كانوا يصلوا بالمئة والمئتين، فلما رأى أن هذا الأمر يثقل على الناس فأمر أبيا أن يخفف، فصار يصلي بالثلاثين إلى ستين. هذا في عهد الصحابة. فماذا نقول في عهدنا؟ لذلك ننتبه، ليست القضية هي إرضاء الناس، ليست القضية إرضاء الناس، إنما القضية هي إرضاء رب العالمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتخفيف في الصلاة إذا أما أحد منا بالناس. ولذلك يصلي وفق السنة، وفق السنة، ولا يفرط ولا يفرط، يعني لا يجعل الأمر يعني بخطأ ولا يغالي في المسألة. وهذا هو لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل ترك الصلاة من أجل مبالغة الإمام في الصلاة. طيب، هذه مسألة مهمة. ما هي الإطالة عند الناس؟ ما معنى الإطالة؟ وما معنى الإيجاز عند الناس؟ فهذه مسألة تعود إلى حالهم وإلى فهم الإمام لهذه المسائل. اليوم في زماننا أحب على الناس أنه مثلا تكون الصلاة يعني دقيقتين ثلاثة، أحب شيء. قد تجد واحد أو ثلاثة أو أربعة يريد أن تكون الصلاة طويلة، أو حتى في خطبة الجمعة أحب ما على الناس خطبة الجمعة تكون 5 دقائق وصلي الإمام دقيقتين يلا السلام عليكم بسرعة، وأحب عليهم أصلا ما في جمعة، نسأل الله العافية والسلام. لكن تبي وبارك الله فيكم، من الغضب لحرمات الله سبحانه وتعالى أنه لا يفرط ولا يغالى في دين الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عليه بريته، بس أن منتم خفيت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كام ونزاكت ich komme zum Morgengebet zu spät, nur wegen dem und dem, der das Gebet zu sehr in die Länge zieht. Nie sah ich den Propheten in einer Ansprache so wütend wie an diesem Tag. Er sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam sprach: O ihr Menschen, unter euch sind solche, die die anderen abschrecken. Wer von euch das Gebet leitet, soll sich kurz fassen. Denn hinter ihm betet der Ältere und der Jüngere und derjenige, der sein Geschäft zu erledigen hat oder der etwas zu erledigen hat. Nicht unbedingt sein Geschäft, etwas zu erledigen hat. Das heißt bei Bukhari Muslim. Der Prophet ﷺ regte sich auf für das Verhalten von diesem Mann, der das Gebet geleitet hat. Hat dieser Mann was Falsches gemacht, derjenige, der das Gebet geleitet hat? Nein. Der hat das Gebet richtig praktiziert und er hat das sozusagen in Ordnung gebracht. Das bedeutet, er hat das Gebet praktiziert. Und normalerweise von der Sunna ist, dass der Imam ein Frühgebet länger als normal macht. Aber dieser Imam hat das so in die Länge gezogen, dass er übertrieben hat. Und das war eine Art Abschreckung, dass diese andere Person, der zum Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam kam, dass diese Person nicht mehr zum Gebet kommen wollte. Oder der hat versucht immer zu warten bis am Ende, damit er nicht so länger betet hinter diesem Imam. Jetzt, wenn man die Sache betrachtet, man kann sagen, ja, ich bete und ich mache lang, weil das in der Sunna so ist. Deshalb, wo ist der Fehler? Der Fehler ist dabei, dass der Imam verantwortlich ist für das Gebet. Und der muss auch die Lage der Betenden betrachten. Und der muss Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Sagt man, ja, derjenige, der kommen will, kommt er. Und derjenige, der nicht kommen will, das ist sein Problem. Nein. Du sagst ihm, du kommst vor Allah, nicht wegen der Leute. Ja. Der Mann hat nicht gesagt, ja, der Mann gefällt mir nicht, oder seine Augen nicht, oder seine Haare. Der hat gesagt, der Imam übertreibt, indem er es so in die Länge zieht, dass ich nicht mal kommen möchte zum Gebet. Der Prophet hat sich so aufgeregt. Der Sahabi, Abu Mas'ud, der sagte, ich habe nie den Propheten so gesehen, der sich aufgeregt hat. Diesbezüglich, dass diese Person das gemacht hat. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, wenn jemand von euch das Gebet leitet, sollte, sage ich, nicht übertreiben, sollte kurz fassen. Was bedeutet kurz fassen? Das ist relativ. Kurz fassen ist relativ. Aisha radhiyallahu anha sagte, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam die zwei Rak'a Sunna vor dem Frühgebet beten wir zwei Rak'a Sunna. Als er dieses zwei Rak'a gebetet hat, salawat Rabbi wa salamu alayhi, er hat das so schnell gebetet, dann wusste ich nicht, ob er Fatiha gelesen hat oder nicht. Und ob er Fatiha bis zum Ende gelesen hat oder nicht. So schnell war das. Das war Rak'a vor dem Frühgebet. Und der Prophet sallam hat in der Nacht gebetet. In der Nacht hat er gebetet. Er hat Al-Baqarah, dann An-Nisa, dann Ali Imran in einer Rak'a gelesen. Und er hat Ruku' so lange gemacht. Und er hat Sujud so lange gemacht. Jetzt, was ist relativ? Was ist jetzt lang und was ist kurz? Das ist relativ. Deshalb, der Imam musste die Lage der Leute betrachten. Und das sieht er. In der Zeit von Umar ibn Khattab, radhiyallahu alayhi, hat man so lange gebetet, in Tarawih gebetet, in Ramadan. Erstmal 100 bis 200 Ayah. 100 bis 200 Ayah hat man in einer Rak'a gebetet. Die Leute waren müde. Und Umar hat das eingesehen. Dann hat er Ubay gesagt, Wallah alayhi ma. Er hat ihm gesagt, fasse dich kürzer. Dann haben sie zwischen 30 und 60 Ayah in einer Rak'a gebetet. Das war damals in der Zeit von Sahaba. Was sollen wir heute in unserer Zeit sagen? Wir wollen nicht von den Leuten sein, die übertreiben, indem sie, sage ich jetzt, das Gebet Raketen schnell machen. Oder Jet-Imam. Ja? Und wir wollen auch nicht von den Leuten sein, dass sie übertreiben, indem manche Leute nicht mehr kommen. Es gibt manche Imame in Ramadan zum Beispiel, in der Nacht zu 27. beten sie 5, 6 Kapitel vom Koran. Mit der Behauptung, es wäre heute die Nacht von Al-Qadr oder Nacht der Bestimmung. Und das ist falsch. Das ist falsch. Und von der anderen Seite auch, dass man so schnell macht, das ist auch falsch. Aber das ist relativ. Der Imam sollte die Lage der Leute sehen. Der Prophet ﷺ hat uns drei Arten von Leuten hier gesagt. Einmal das Kind, der Jüngere, einmal der Ältere und einmal derjenige, der etwas zu erledigen hat. Ich meine, überleg dir, ja, du musst was erledigen und du bist unter Zeitdruck und die ganze Zeit wirst du nicht mehr an Gebet denken. Die ganze Zeit wirst du sagen, wann wird er fertig? Wann wird er fertig? Ja, bitte schnell, schnell. Ich muss gehen. Und so hast du kein Khushu' mehr. Und so auch wirst du ein Gebet nicht mehr verstehen. Und du willst nur schnell, dass das schnell zu Ende ist. So, barakallahu fikum. Wenn der Imam nach der Sunna handelt, dann ist egal, was die Leute sagen. Aber wenn der Imam nicht nach der Sunna handelt und er macht Fehler, dann war er hier so ein Beispiel. Der Mann hat nicht gesagt, betet nicht. Der hat nicht den Leuten gesagt, ja, wir wollen nicht beten. Und der andere Mann, der sich beschwert hat beim Propheten, der hat nicht gesagt, ich möchte nicht beten. Sondern der hat gesagt, ich möchte beten. Aber der übertreibt in der Länge. Und das ist genau, was wir in unserer Zeit haben. Du siehst Leute, die wollen, dass die ein Gebet haben, Jet. Raketenschnell. Andere, die wollen so lang machen. Nein, die Sache geht nach, das ist relativ, sollte man die Lage der Leute betrachten. Nur dazu, barakallahu fikum, das hat natürlich mit der Qualität der Leute zu tun. Ich meine, heutzutage, wir merken das. Am besten ist bei vielen Leuten, das ist für sie das Beste, wenn du Khutbat al-Jumu'ah 5 Minuten machst. Ja, aber 5 Minuten, was ist das für Rede? Du wirst nicht schaffen. Du kannst nicht sagen. Das heißt Rede. Da redet man, sagt man was, bringt man was rüber. Okay, und andere, die wollen am besten für sie ist, wenn es kein Gebet gibt. Ja, aber das wird nicht über diese Leute geredet. Und es wird nicht über die anderen geredet, die auch die 2 Stunden sitzen können. Nein, nein, nein. Wir reden über die ganz normalen Leute, ganz normal. Praktizierst du die Sunna, dann brauchst du dir auch keine Sorgen zu machen. So, aufpassen bitte. Hier, der Imam hat nicht sozusagen ursprünglich Sünde begangen, aber durch Übertreiben der Länge des Gebetes hat er die Leute abgeschreckt, zum Gebet zu kommen, und deshalb war der Prophet aufgeregt. Man könnte sagen, mach was du willst. Ja, mach was du willst, tu was du willst. Wenn du richtig machst, dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Deshalb immer die Lage betrachten von den Leuten, damit man barakallahu fikum das nicht, damit man das nicht falsch macht. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wir stoppen hier, bi'izni ta'ala. Heute ist 12. Habt ihr Frage, bitteschön?